Frank and Joe in the mix. Thank you. We'll be right back. Club. Jones. Full attention. believe in a world beyond this galaxy? A place where all your hopes and dreams become reality? Come with me and uncover this world of fantasy. Thank you. Es ist 23.47 Uhr. Fahrt bitte vorsichtig auf der A2 Dortmund Richtung Hannover. Zwischen Rehretten und Lauenau sind nach einem Unfall zwei Fahrstreifen blockiert. Ich wiederhole nochmal. Fahrt bitte vorsichtig auf der A2 Dortmund Richtung Hannover. Zwischen Rehren und Lauenau sind nach einem Unfall zwei Fahrstreifen blockiert.